Das Podcast-Versuchslabor. Hallo zusammen. Na, alles gut? Ja, ich hoffe doch. Es ist Freitag. Ja, haben wir es bald geschafft. Wieder. Also, es ist auch schon Freitagabend. Also eigentlich ist es schon geschafft. Und ich freue mich aufs Wochenende. Das wird ein bisschen durcheinander alles. Aber sonst wäre es ja auch langweilig eigentlich. Ja. Also meine Frau ist wieder auf Seminar. Die ist dann heute Nachmittag ist die losgefahren Richtung Veranstaltungsort und ist dann irgendwann Sonntag wieder da. Ja, und ich habe im Moment die kleinste Tochter hier daheim und die größere der beiden, die ist bei einer Freundin untergebracht erstmal heute Abend hier. Da bleibt die dann über Nacht. Das heißt, die werden wahrscheinlich irgendwie so einen Mädelsabend da machen mit der Klasse. Da sind, glaube ich, mehrere dann. 3 oder 4. Naja, da wird wieder wenig Schlaf geben. Die wird dann dementsprechend kaputt moin hier wieder reinfallen. Ja, und ich werde am Samstagabend dann wieder mit der Musik unterwegs sein. Da freue ich mich schon wieder drauf. Dieses Wochenende dann mit den Soulmen wieder, das heißt mit der großen Kapelle. Ja, da haben wir ein kleineres Konzert, also eigentlich spielen wir nur 45 Minuten auf einer Veranstaltung, die heißt Musikerstammtisch. Das ist eine ganz nette Geschichte, da kommen also mehrere Bands und ja, immer mit komplettem Angern meistens und natürlich auch die Musikinteressierten, die jetzt selber nicht Musik machen. Und dann gibt es immer einen regen Austausch auch. Oh, da geht es dann immer natürlich auch ums Material, gell? Oh, was spielst du denn für einen Verstärker und wie machst du das? Und die Schlagzeuger unterhalten sich über Becken und Fußmaschinen. Und ja, ist immer gut was los dann auf so einem Musikerstammtisch. Und vor allem, was ich ganz gut finde, da spielen dann auch mal Bands, die so das erste Mal aus dem Proberaum quasi rauskommen. Also das heißt, so Premieren vor Publikum, die finden dann da statt. Ich meine, ist eigentlich fast ein bisschen undankbar, ne? Wenn du im Publikum auch noch da eine ganze Horde von anderen Musikern sitzen hast. Die schauen und hören ja immer noch ein bisschen anders zu, als, ich sag mal in Anführungsstrichen, normale Zuhörer. Aber gut, da muss man durch. Weil dafür macht man das ja eigentlich. Man geht ja nicht monatelang in irgendeinen Proberaum, um dann auch im Proberaum zu bleiben, sondern du willst ja eigentlich das auch mal auf einer Bühne präsentieren, was du dir da ausgedacht hast und was du gelernt hast auf deinem Instrument. Und ja, sonst kannst du die Sache eigentlich vergessen, ne? Ja, so sieht das aus. Ja. Was ganz schön ist, dieses Mal hat meine Frau mir mein Zoom dagelassen. Das ist gut. Und das ist deshalb, weil ich ihr zum Geburtstag ein eigenes Aufnahmegerät geschenkt habe, was sie mitnehmen kann auf ihre Seminare. Ist aber kein Zoom. Ich habe da so ein Sony gekauft. So ein, ja, mehr Diktiergerät als jetzt irgendwie für professionelle Aufnahmen, aber ich denke mal, das reicht ihr und da kommt sie gut mit zurecht und ja, die will ja auch nichts veröffentlichen jetzt davon, sondern sind ja quasi nur zum Abgleich mit den Notizen einfach nochmal so ein bisschen ja, audiomäßig was aufgenommen hat. Also das, was man halt auch macht, wenn man in irgendeiner Vorlesung ist oder irgendwo, dass man sich irgendwo, wenn man die Möglichkeit hat und wenn man darf, dass man sich was mitschneidet, um das einfach daheim nochmal in Ruhe anzuhören. Manchmal ist es ja doch in dem Moment vielleicht auch alles ein bisschen viel an Informationen. Ja, aber da ist er ganz glücklich mit, glaube ich. Ja, und ich bin auch ganz froh, dass ich mein Zeug hier zusammen habe und dann mal was aufnehmen kann. Wenn ich schon die glückliche Lage habe, dass ich nur ein Kind daheim habe und das relativ ruhig ist im Moment. Also quasi für einen Papa quasi hier beste Bedingungen im Moment. Viel besser kann man es kaum antreffen. Ja. Nee, da freue ich mich, dass ich mal Zeit wieder habe, da für solche Geschichten hier. Ja, und apropos Zoom, da fällt mir ein, der Kai vom Planet Kai Podcast, der hat mich ja ganz verrückt gemacht, jetzt muss ich ja ehrlich sagen. Der hat ja, ich hab ja hier dieses Zoom H1 zum Aufnehmen und jetzt habe ich mitgekriegt, der Kai hat sich jetzt das H2N besorgt, weil er sagt, der H1, da taucht ihm irgendwie nicht. Er hätte irgendwie Schwankungen mit rechts und links und irgendwie generell war er da irgendwie, meint er, für Podcast ist das nicht brauchbar. Tja, macht mich jetzt ein bisschen traurig, ne? Ich hab halt nur das, ne? Und naja, wie gesagt, kommt man ins Grübeln. Ja, muss ich mir denn jetzt auch was anderes kaufen oder nicht? Also ich kann eigentlich sagen, ich bin eigentlich relativ zufrieden, aber jetzt sind wir vielleicht auch kein Maßstab, weil ja für mich jetzt die Soundqualität so sein muss, dass man es angenehm anhören kann. Also das muss für mich jetzt nicht irgendwie HD oder irgendwas sein. Sondern mir reicht das, wenn das angenehm ist beim Zuhören. Dann soll das schon so passen eigentlich vorerst. Naja, hab ja immer gesagt, das Versuchslabor heißt ja auch Versuchslabor, weil ich ja versuche mit den Sachen und Dingen, die ich einfach hier im Haushalt rumfliegen habe, dadurch, dass ich Musik mache und dadurch, dass ich in der IT auch ein bisschen beschäftigt bin, einfach mit ganz, ganz knappen Mitteln das zu machen. Und ja, einfach um auch vielleicht anderen Leuten ein bisschen so Mut zu machen, schau mal, du brauchst gar nicht viel, ne? Also es ist jetzt ein Zufall eigentlich, dass ich dieses Zoom H1 hier habe. Weil ich das, wie gesagt, das habe ich mal für die Musik gekauft eigentlich. Ne? Das kannst du schön auf dem Mikrofonstativ irgendwo im Proberaum oder auch mal beim Gig irgendwo hinten in der Ecke stellen und dann schaltest du das an. Das ist relativ unempfindlich und lässt das einfach mitlaufen. Ne? Dann hast du halt für nach dem Konzert oder nach der Probe zumindest ist irgendwo eine Aufnahme, wo du mal reinhören kannst und mal ein bisschen, ja, Revue passieren lassen kannst. Ah, das war nix oder, das war super, dann machen wir nächstes Mal auch wieder so. Dafür war das eigentlich gedacht und, ja, wird dann mit der Idee immer mehr wurde, dass man auch vielleicht hier doch so eine Podcast-Geschichte irgendwo macht und mal ein paar Sachen auch ins Netz spricht und ins Netz stellt. Du hast es angeboten, dass ich das nehme, ne? Man steht ja eh rum, frisst kein Brot. Ja, und hoffe mal, dass das so einigermaßen annehmbar ist für alle Beteiligten. Also ich denke schon, ich höre mir die Sachen ja auch selber an, wenn ich sie schneide. Ja, mei, ist halt so, wie es ist, ne? Ja, geht bestimmt immer noch besser. Nach oben ist ja immer keine Grenze. Also zumindest ist der Zoom schon mal besser wie der Audiorekorder, den ich auf dem Handtelefon habe. Weil der ist relativ geräuschempfindlich. Der sucht sich immer irgendwo noch ein leises Geräusch im Hintergrund und versucht da krampfhaft irgendwie drauf laut zu stellen. Und dann hast du das ganze Rauschen da drin. Das kriege ich auch mit dem Audacity nicht wirklich dann gescheit bearbeitet. Ja. Aber es wächst und gedeiht und macht halt Spaß und das soll ja eigentlich, das ist die Hauptgeschichte dabei bei der ganzen Aktion. Ansonsten habe ich mal wieder Zeit gefunden und habe auch mal wieder auf meinem Blog ein bisschen was getan. Und zwar habe ich seit langem mal wieder eine Folge für den Podcast des Monats geschrieben und zwar habe ich gefunden, und viele von euch werden das vielleicht sogar schon kennen, den Tonscherben-Podcast. Die Tonscherben vom Dennis. Ja, und dazu habe ich mal ein paar passende Worte hoffentlich gefunden und aufgeschrieben. Wer da Lust und Zeit hatte, kann sich ja mal durchklicken auf meinen Blog auch. Den findet man relativ leicht, wenn man über die Seite kommt. Der ist verlinkt auf der Versuchslaborseite. Und da schaut's doch mal bitte rein und hört es auch mal an, wer es nicht sowieso schon tut. kann man auch fast mittippen, www.die-ton-scherben.de. Da findet man den Dennis und seinen Podcast. Ja, lohnt sich. Personal Podcast auch. Mag ich halt einfach. Ich mag diese Personal Podcast Geschichten. Die gefallen mir gut. Höre ich mir gerne an. Jo. Und jetzt ist für heute Abend eigentlich nichts mehr großartig los. Das Einzige, was ich noch machen muss, ich muss mit dem Hund nochmal raus. Das macht sonst die Tochter Nummer 2 eigentlich, aber die ist ja nicht da, so bleibt das an mir hängen. Aber das mache ich auch gerne abends noch eine Runde an die frische Luft. Ja, und euch wünsche ich ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf.